Hallo Leute. Hallo, hier sind wir. Back on track. Ja. Frohes Neues. Frohes Neues, man darf sagen, bis man sich zum ersten Mal gesehen hat. Ja. Das ist jetzt, ich glaube, letztes Jahr haben wir noch was anderes gesagt gehabt. Ja, bis zum 12. haben wir, glaube ich, gesagt. Irgendwie sowas, ja. Aber von anderen habe ich dann auch wieder gehört, nee, bis man jemanden zum ersten Mal sieht und wenn man jemanden ein ganzes Jahr nicht sieht, sondern nur kurz vor Silvester, dann kann man denen ja auch noch ein frohes Neues wünschen. Ist ganz vercheckt, aber... Scheinbar tun das manche so handhaben. Ah, oh, nee, mich nervt's. Auf dem Geschäft würde ich sagen, nur am ersten Tag nach dem Urlaub und das war's. Aber ich hatte zum Beispiel das Problem, dass ich noch eine Woche länger Urlaub hatte, wie der Durchschnitt. Und dann habe ich trotzdem mir allen gutes Neues gewünscht. Ja, das war ja dann dein erster Tag, das ist ja dann okay. Dann ist okay. Ja, ich denke, die anderen sind trotzdem verwirrt, weil die haben sich ja gegenseitig schon alle untereinander frohes Neues gewünscht, ja, dann kommt da wieder jemand neu dazu und dann geht's wieder von vorne los. Das mag natürlich sein, ja. Aber misch ja relativ schnell durch mit sowas. Und dann sag ich, frohes Neues. Jetzt bist du abgequetscht, fertig. Ja, wünsche ich dir auch. Fertig aus. Mein Standardspruch, ja, wünsche ich dir auch. Wie wenn das so erzwungen ist. Man sagt dann eigentlich gar nicht das, was man meint, ja, sondern man macht es halt, dass es gemacht ist. Ja, ist wirklich. Wie wenn es erwartet wird von der Gesellschaft. So ist das halt im Schwabeländli. So ist das halt. Ja, sehr gut. Lang ist her. Ich hatte es gerade schon gemeint, ich habe ein paar uralt Sachen aufgeschrieben, aber die sind nun mal da dazwischen passiert. Ein paar Sachen habe ich auch schon ausgemistet, weil wenn es halt nicht frisch ist, dann kann man da nicht viel davon erzählen. Aber ich würde trotzdem vielleicht mit dem ersten, ältesten anfangen, wo ich mir aufgeschrieben habe. Ja. Oder mit dem neuesten, macht auch Sinn. Okay, wollen wir davor noch jingeln? Ja, machen wir es ganz offiziell. Alles starten erstmal gemütlich rein. Okay, gut. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Carsten Song Crusoe, dem Podcast für Gestrandete. Hallo Bubi. Hallo Patrick. Mir tut alles weh. Oh, warum? Hast du Rückenfit gemacht? Ich habe Rückenfit gemacht und dann da davor habe ich Bäume gefällt. Ah ja, das war das Thema. Das war das Thema. Wir haben uns ja ein Haus gekauft und weil wir noch nicht rein können, weil die Vorbesitzerin oder die jetzige Besitzerin, ich weiß gar nicht, wann das offiziell alles wechselt, wahrscheinlich bei Schlüsselübergabe, aber so grundbuchtechnisch ist das ja schon alles vorgemerkt und ich glaube, das ist ausschlaggebend dafür, wer Besitzer und Eigentümer ist oder vielleicht wird da auch nochmal differenziert. Auf jeden Fall konnten wir Bäume fällen, weil die haben wir gesagt, die müssen so oder so weg, die nehmen viel Platz weg vom Grundstück, die nehmen viel Sonnenlicht weg und alle Nachbarn drumherum, so wie wir es jetzt mittlerweile mitbekommen haben, hatten Angst, dass die Bäume irgendwann umfallen. Und da haben wir uns jetzt mal rangemacht, das ist das Einzige, was wir machen können, während die alte Frau da noch drin wohnt. Und wir haben das Wochenende davor schon angefangen, einen einzigen Baum zu fällen. Der war 14 Meter hoch und geschätzt 2 Tonnen schwer, also ein ordentlicher Brecher. Und der wurde schon mal um ein Drittel gekürzt. Ach Quatsch. Und der wäre eigentlich so groß gewesen, dass man den gar nicht auf das Grundstück hätte fällen können. Dadurch, dass da jetzt schon ein Drittel weggenommen wurde, konnte man den fällen. Aber ich bin froh, dass ich das nicht machen musste, weil ich hätte schon Angst gehabt. Der hat relativ weit irgendwelche Äste rausgehabt und musste deswegen ziemlich präzise zwischen Garage und Haus gefällt werden, weil da ist Platz. Da ist nur das Problem, dass der Öltank da irgendwo vergraben ist im Garten und wenn man die Äste zum Teil ein bisschen wegschneidet und das Ding dann auf den Boden fallen lässt, dann bohren die sich schon zum Teil einen halben Meter in den Boden rein. Ach, krass. Und man sieht an einer Stelle so einen Hubbel, da ist auf jeden Fall der Öltank drunter, aber wie der genau verläuft, wie groß der ist, ich habe keine Ahnung. Da haben wir dann ein bisschen was drüber gepackt, so zum Puffern. Ein paar Bretter und ein paar von den Ästen, die wir vorher abgemacht haben. Ja, es ist nichts passiert, es ist alles gut gelaufen und letzten Samstag haben wir noch 7 weitere Bäume gefällt. Ja, aber die waren nicht keine 14 Meter hoch, oder? Die waren zum Teil sehr hoch, aber auf jeden Fall nicht so brachial wie der. Okay. Der eine Baum waren alles Nadelbäume, also alles Bäume, die Riesensauerei machen. Und bei dem großen Baum habe ich mich danach nicht so fertig gefühlt, aber dadurch, dass wir jetzt von morgens bis abends eigentlich dran waren und mal einfach die ganze Zeit, sobald er gefällt ist, werden die ganzen Äste weggemacht und man schleift die weg auf dem Hänger, dass man die gleich wegfahren kann. Dieses ganze Geschleppe merke ich jetzt sowas von im Rücken und in den Beinen hauptsächlich. bin ich am Arsch ein bisschen. Ja, glaube ich. Aber jetzt nochmal grün zu dem ersten Baum. Ja. Wie kriegt man das hin, dass der präzise ist? Du musst ja diesen Keil reinmachen in den Baum, dass der genau in die Richtung kippt. Ja. Und dann muss man den Keil so hinkeilen, dass das passt vom Knickwinkel. Und habt ihr noch Seile oben dran gemacht, dass man den so hinzieht, wo er hin soll? Oder wie habt ihr das gemacht? Genau, man fängt an mit diesem Keil. Und der Keil wird erstmal so wie es mir vorkam, ich habe da nicht alles hinterfragt, aber so habe ich es wahrgenommen, der wird auf jeden Fall mal so augenmaßmäßig reingemacht in die Richtung, wo man will. Und dann wird der gute alte Zollstock zur Hand genommen, wird einmal in der Mitte geknickt und dann außen an den Ecken von dem Keil, den man reingesägt hat, angesetzt. Und dann zeigt er ja wie so ein Pfeil in eine Richtung. Dann peilt man mit dem Auge drüber und sagt, da, wo das Vogelhäusle ist, da wird er hoffentlich hinfallen. und dann macht man relativ weit oben ein Seil oder eine Schlinge fest. So haben die immer dazu gesagt. Es waren dann ganz viele Schlingen aneinander gemacht. Also die, wo man auch nutzt, um irgendwelche schwere Lasten zu heben. Auf Arbeit kennst du die. Die macht man meistens an eine Gabelstapler fest. Um die heißen Schlupf. Schlupf, so heißt nicht Schlingen, sondern Schlupf. Mhm. Der Schlupf, bringst du Schlupf. Ja, klar. Und ja, dann wird der Keil reingemacht und dann wird von der anderen Seite gerade reingesägt und währenddessen muss man schon anfangen zu ziehen am Schlupf und das dann auch konstant zu halten. Allein das war schon richtig anstrengend, weil wenn man so ein bisschen seitlich steht, wie beim Tauziehen, dann merkt man es auch im Rücken, dass so seitliche untere Rückenmuskulatur da ein bisschen beansprucht wird. Und das muss man machen, dass man von hinten Keile reinklopfen kann, um den immer weiter zum Neigen zu bekommen. Und wir haben gezogen und gezogen. Da ist auch wichtig, dass man nicht schlagartig, ruckartig zieht, weil sonst könnte er anfangen mit Wackeln und komplett in die andere Richtung kippen. Und weil das nicht auf Anhieb geklappt hat, musste man nochmal den Zug wegnehmen. Und da ist auch wichtig, nicht einfach loszulassen, weil dann passiert genau das Gleiche. Dann könnte er auch anfangen rumzuwibbeln, wobbeln und zu schwingen und in die andere Richtung rüber zu kippen. Das wäre ein Riesendesaster gewesen. Weil er dann wohin geflogen wäre? Dann wäre er zum Nachbar auf der Carport oder auf so ein Gartenhäusle draufgefallen. Da stand zwar kein Auto, aber da wäre auf jeden Fall richtig was kaputt gegangen. Aber nicht direkt ins Haus rein, das ist schon mal gut. Ich glaube nicht, nee. Ja. Und dann sollte er, dann ist gar nicht so wichtig, in welche Richtung man zieht. Also man muss nicht genau in die Richtung ziehen, wo der Keil ist. Wir haben auch erst ein bisschen seitlich gezogen, damit wir schneller wegrennen können, so ums Haus rum zum Flüchten. Weil sobald er anfängt zu kippen, dann schreit einer laut und dann müssen alle weg, alles loslassen, dann wird weggerannt. Aber wir waren zu schwach. Wir haben wahrscheinlich auch zu viele Äste weggenommen oben, weil halt gerade von der Besitzerin die Angst da war, dass die Äste irgendwo am Dachstreifen und da was kaputt machen würden. Und weil sie jetzt noch ein, zwei Monate da drin wohnt, hatte sie und ihr Enkel Angst, der ist zweimal rausgekommen und hat gesagt, seid euch sicher, dass das da funktioniert und so. Und dann hat er ein bisschen eine falsche Antwort bekommen, weil der große Bruder von Bibi hat gemeint, ja, das müsste eigentlich schon passen. Und das war für ihn keine zufriedenstellende Antwort. Aber ja, tatsächlich ist es ein Naturgewächs, da kann niemand einem eine Garantie geben, dass da nichts schief geht, da kann alles Mögliche passieren. Der Baum war gesund. Also nicht irgendwie, dass da drin irgendein Befall ist von irgendeinem Parasit und der deswegen irgendwie morsch ist oder so und dadurch brutal unberechenbar werden kann. Das ist nicht passiert. Ja, dann haben wir irgendwann zu dritt gezogen, irgendwann dann alle vier Leute, die da beschäftigt waren und dann haben wir ihn umgezogen bekommen und dann ist er gerade in Richtung vom Vogelhäusle gefallen und lag dann erstmal da und der ganze Garten war voller Nadel. War, ja, voller dieser Äste eigentlich. Das sah dann ein bisschen aus, direkt wie so ein Urwald, du hast nichts mehr gesehen. Also dann keiner mehr dran gesägt, während ihr gezogen habt? Ab einem bestimmten Punkt sägt man nimmer, sondern da lässt man dann so wenig Material stehen, dass das von dem Eigengewicht, also oder von dem Zug dann eigentlich vollends passieren müsste. Und wie lange dauert das von Schnitt 1 bis zur Feldstunde? Ja, dadurch, dass wir dann aufgrund von der Angst ist der Dommel nochmal hochgeklettert, hat nochmal ein paar Äste runtergesägt. Der ganze Baum war voll gewachsen mit Efeu. War ein bisschen schwierig da zu klettern, aber er hat es echt gut gemacht. Das Problem ist, du musst nicht nur klettern, sondern dann auch noch die Kettensäge von deinem Körper gestreckt weghalten und dann noch sägen, da geht einem irgendwann halt die Kraft aus und gleichzeitig musst du dich festhalten, dass du nicht runterfällst. Also er hat das alles ohne Gurt und Sicherung gemacht, krass. Sondern mit der Leiter so hoch wie es geht und dann da rumgeklettert. Dadurch hat man nochmal unterbrochen und ist dann da nochmal hoch und so. Ich würde schätzen, es waren bestimmt 1,5 Stunden. Die anderen Bäume, wo wir jetzt letztes Wochenende gemacht haben, gingen deutlich schneller. Die haben wir zum Teil auch mit dem Auto umgezogen, dass man sich da nicht so abmühen muss, dass es einfach schneller geht. Ja, aber das größte Geschäft ist eigentlich dann, die ganzen Äste zu versorgen. Da wird dann wild das ganze Zeug abgesägt und die ganze Zeit rausgezogen und fortgeschafft, dass man wieder Platz hat. Und das dauert dann bestimmt nochmal genauso lang. Okay, krass. Ja, geil. Ja, ist interessant. Auf jeden Fall ein Erlebnis wert. Deswegen habe ich es auch jetzt hier mal erzählt, weil davor war ich eigentlich auch nie dabei. Man hat es vielleicht mal in irgendeiner Doku, irgendeiner Reportage gesehen, wie es im Wald gemacht wird. Da kann schon auch was passieren, aber man macht eigentlich nichts kaputt. Da habe ich mir sagen lassen, das ist das Schlimmste, wenn der Baum nicht zwischen die Bäume fällt, dass er auf dem Boden liegt, sondern an dem Baum hängen bleibt und dann so halber drin hängt, weil was machst du dann? Dann kannst du den ja nimmer, der liegt schon, der hat nicht so viel Masse, dass er da vollends runterkrachen würde. Oh, und dann ist das so halber drin und dann, keine Ahnung, was man in so einem Fall macht, aber gibt es bestimmt auch Lösungen dafür. Ja, bestimmt. Vielleicht in der Hälfte durchschneiden oder sowas, dass er wie eine Wippe dann über den Ast drüber kippt. Die eine Hälfte ist auch brutal gefährlich, aber ja, gut. Muss man halt gut anpeilen können. Ich glaube, das ist die Erfahrung da. Ich glaube auch, ja. Und deswegen hat der Domme das ja erst rein gemeistert, wenn es genau in Richtung Vogelhäusle kippt ist. Ja, man hat gemerkt, er hat viel Erfahrung da dabei. Also und wunderbar. Hat es auch mit Wohlbedacht alles gemacht. Wahrscheinlich hätte es auch gereicht, die ganzen Äste nicht abzumachen. Vielleicht hätte man dann das auch zu dritt oder zu zweit runterziehen können, weil dann oben ein bisschen mehr Masse ist, die dann hilft beim Kippen. Sobald er dann so ein bisschen so einen Überhang bekommt, dann reicht oben die Masse von den ganzen Ästen, um den zum Fall zu bringen. Und so musste man halt mehr ziehen. Aber jetzt ist das mal erledigt. Witzig ist, bei Google Maps sieht man es nicht so gut, aber bei den Apple Maps kann man die Karte so neigen mit zwei Fingern und dann so rumrotieren und da sind die ganzen Bäume noch da. Und wenn du dann siehst, wie viele da eigentlich noch da waren, dass das komplett zugewachsen war, das ist dann schon interessant. Okay, spannend. Ja, da muss ich mal reinschauen. Muss ich mal gucken. Ja, du kannst auch jetzt vorbeilaufen, weil jetzt haben wir uns so einen kleinen Zugang geschaffen und jetzt ist überall ein bisschen Holz verteilt und so. sieht auf jeden Fall sehr wild aus, aber... Ja. Ja, ist das Holz zu gebrauchen bestimmt? Ja, also ich glaube, was draus schreinern oder sowas, ist glaube ich ein bisschen mühselig. Ja, nee, aber brennen. Aber brennen würde es schon. Ich glaube, dadurch, dass es ein Nadelbaum war, ist anscheinend Holz, das ziemlich schnell abbrennt. Ich habe da keine Ahnung von. Aber bevor man nichts damit macht, verbrennt man es, würde ich mal behaupten. Ja, mal so gut. Erfolgreich, Bäume gefällt. Stark. Bäume gefällt. Jo. Ja. Ich habe noch was ganz Altes, das war jetzt das Aktuellste, jetzt kommt das Älteste. Und zwar gab es man sagt da nicht zwischen die Jahre, man sagt, das war dann nach Silvester schon im neuen Jahr, haben wir wieder mal unsere Race Days veranstaltet. Yeah. Weiß nicht, ob das irgendjemand von unseren Hörern mitbekommen hat, aber wir haben in unserem Gemeindezentrum eine große Carrera-Bahn aufgebaut und ein ganzes Wochenende, gerade dieses Wochenende, wo der 6. Januar, der Feiertag, mit angehängt war, haben wir genutzt, um möglichst viele Leute anzulocken, was auch ein voller Erfolg war. Was aber das Interessante war, dass wir zusammen einkaufen waren. Oh ja. Wir waren in der Metro. Ich habe gedacht, hoffentlich sprichst du es an. Wir waren in der Metro einkaufen und ich war zum allerersten Mal da. Und da wurde auch schon im Vorfeld, andere Leute waren da ja schon. Oh, und da wurde erzählt, dass es witzig ist, aber dass es auch sehr zeitintensiv ist. Vor allem, wenn man sich am Anfang zu viel Zeit lässt, die ganzen großen Verpackungsmengen zu bestaunen und drüber zu lachen, wie groß jetzt die... Was war es am Anfang? Die Pfeffermühle und die Salzmühle. Da gibt es auch ein schönes Bild von dir. Die hängen wir alle mit dran, ja. Wie du das hochgehoben hast. Also komplett übertrieben alles, aber in der Gastro macht es halt keinen Sinn, alles in klein zu kaufen. Dann kauft man das dann 10-mal und so kauft man das halt 1-mal. Ja, ich war da auch zum ersten Mal in der Metro und ich bin halt sehr leicht zu begeistern für große Verpackungseinheiten. Also, es hat mich auf jeden Fall gecatcht. Ich habe versucht, nicht alles zu bestaunen und zu schauen, weil wir mussten ja auch durchkommen. Ja. Aber ich hätte da, wäre ich jetzt da alleine gewesen, hätte ich da schon viel Zeit verbringen können und ich hätte auch eine Menge gekauft. Weil es gibt schon geilen Scheiß da. Auch die Fleischtheke, beziehungsweise der Fleischabteil, der ist schon auch geil. Ich glaube, da müsste ich mal hin, wenn ich mal irgendwie wieder meine Fleisch-Events mache mit meinem Pulled Pork oder sowas, weil das sah echt gut aus. Und da vorgeschnittene Zwiebeln in Kilo packen, überragend. So jedes Gemüse gibt es eigentlich vorgehobelt, geschnitten oder was man auch immer mit dem Gemüse macht. Was halt richtig cool ist, weil gerade Gemüse in großen Mengen zu schnippeln, die man vorher erstmal schälen muss und dann Zwiebeln, die man wirklich ganz klein gehackt braucht, würde man ewig brauchen, so kaufen wir es direkt fertig. Klar, ist dann nicht so lange haltbar, aber spart Zeit. Und wenn man weiß, man verschafft es in den nächsten 3 Tagen, dann passt das wahrscheinlich in den meisten Fällen auch. Ja, schon. Also da war ich schon echt positiv überrascht von der Metro. Das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich habe gedacht, die Sachen sind insgesamt günstiger. Habe ich auch gedacht, ja. Also um zu sparen, muss man nicht unbedingt dahin und was kaufen. Da ist man günstiger dran, wenn man Sachen im normalen Supermarkt im Angebot kauft, würde ich behaupten. Ja, das mag wahrscheinlich sein. Was war dein Highlight da? Oh, das 10 Kilo Gewürzgurkenfass. Alter, fand ich schon richtig geil. Und die Bockwürste, wo dran stand, dass die unterschiedliche Längen haben. Deutsche Bockwürste in verschiedenen Längen. Aber so ein Glas, wie man es kennt, von den Deutschländern sind das, glaube ich, so heißen die. Aber das waren keine Deutschländer, aber so halt so ein Glas, so ein Konservenglas und dann halt so ewig hoch. Wo du denkst, ja, wie verschieden sind jetzt die Würste? So, das hat man gar nicht so genau gesehen. Nee, eigentlich. Gar nicht. War ich Etikett außenrum oder farbig. Naja, hast du gar nicht richtig gesehen. Das war echt. Hätte man eigentlich als mitnehmen müssen. Ja. So ein bisschen hernehmen, ein bisschen Bockwurst snacken. Zum Snacken einfach. Ja, ich habe mir eine große Tube Sriracha gekauft. Meine All-Time-Favorite-Soße. Habe ich mir sagen lassen, gibt es auch in einem gut sortierten Asialaden in der Größe. Das sind dann irgendwie so knapp 700 Milliliter oder sogar 720 oder so. Die normalen im Laden sind vielleicht knapp die Hälfte oder ein bisschen mehr als die Hälfte von der Größe. War auch nicht günstig, aber habe ich gedacht, die brauche ich jetzt, deswegen habe ich mir da eine mitgenommen. Ja, ich hätte die nicht gebraucht, weil ich kriege meine Sriracha gar nicht so richtig weg. Ich habe jetzt die normal große, was das ist, 450, 500, sowas, aber ich habe die seit Einzug. Oh, ja. Das ist schlecht. Ja, aber die schmeckt trotzdem noch lecker. So, da passiert nichts. Ich glaube, die kann nicht verfallen. Nee, ich glaube auch nicht, da ist alles so viel Murks drin. Ja, ist echt so. Aber ist geil, schmeckt immer noch gut. Ja, was ich unterschätzt habe, oder... Ja, zum Teil wusste man, dass es lang dauert, aber wir waren tatsächlich, bis wir dann fertig waren dort und dann mussten wir natürlich noch Getränke kaufen, das haben wir nicht dort gemacht, sondern woanders, waren wir einfach den ganzen Tag unterwegs und das nur für Einkaufen, für ein langes Wochenende. Falls ihr das auch mal machen müsst, plant auf jeden Fall einen ganzen Tag Zeit da dafür ein, das zieht sich ordentlich. Ja, auf jeden Fall, aber es war jetzt auch nicht langweilig oder sowas, also es ließ ich schon aushalten. War halt Geschäft. Ja, was ich mir noch dazu aufgeschrieben habe, ist, dass wir für die Getränke zum Einkaufen haben wir uns dann einen Anhänger geholt. Da sind wir schnell zu einem Parkplatz gefahren, wo der Anhänger rumstand und haben gedacht, ja, den packen wir kurz hinten dran, ankuppeln und Stecker einstecken, fertig losfahren, fahren los und auf einmal sehen wir im Rückspiegel, oh, der hat sich nicht so viel bewegt, wie wir es gern gehabt hätten, der war irgendwie nicht richtig eingerastet und weil wir schnell gemacht haben, hat es dann das Kabel abgerissen und da habe ich schon gedacht, oh nein, ja, kein Bock, das zu richten. Das nehme ich zu einem großen Teil auf meine Kappe, aber das hat sich komplett richtig angefühlt, so wie es drin war und das Zeichen von Einrasten war auf Einrasten. Das habe ich auch gesehen. Ja. Und was ich dann aber gedacht habe, was blöd war, dass der Hänger kein Abreißseil hatte, weil sonst wäre das Ganze nicht passiert. Stimmt, haben die normalerweise, ja. Da war ich dann ein bisschen sauer auf den Hänger. Ja, im Endeffekt passiert sowas, deswegen hier mein Appell an euch, guckt lieber nochmal nach, weil ihr seid schnell man hat es schnell eilig und will schnell, schnell machen, aber meistens mache ich es dann doppelt. Die Zeit, die man hinterher braucht, um das dann wieder zu richten, ist auf jeden Fall größer. In der Zeit hätten wir auch nochmal ein zweites Mal prüfen können. Ja, zum Glück sind die genormt, die Stecker mit den Farben und die Pin-Belegung. Und dann war das halt eine relativ schnelle Geschichte, das wieder einzuklemmen. Aber trotzdem hat es länger gedauert, wie nochmal zu checken, ob alles passt. Ja, ärgerliches Thema. Jo. Gut. Ich habe auch was gemacht jetzt in der letzten Zeit. Auch was zum ersten Mal, weil das ja die große Folge der ersten Male ist, anscheinend. Und zwar habe ich jetzt in den letzten paar Tagen mein erstes Mal selber mein Snowboard gewachst. Okay. Ja. Für was ist es wichtig, dass man sein Snowboard wächst? Dass das so richtig schön über den Schnee gleitet, dass du nicht, wenn die Piste mal ein bisschen flacher wird, dass du nicht stehen bleibst. Vor allem im Snowboard hast du da ein Problem, du kommst nicht vom Fleck so richtig, wenn du einmal stehst. Man hat da keine Stecken, um sich anzuschucken. Nee, du hast verschiedene Möglichkeiten. Entweder du schnallst ab und tust sowieso beim Skateboard so mit einem Fuß anschucken und dann dich immer wieder draufstellen. Und dann musst du hoffen, dass du dann bis zum nächsten Abhang kommst. Problem dann beim Snowboard, du musst dich dann wieder einbinden und das dauert halt deutlich länger als bei der Ski. Da steigst du einfach nur drauf und machst einmal klack, klack. Mhm. Und beim Snowboard kommt auch auf deine Bindung an. Ich habe so eine so vom hinten reinsteigen, dann kannst du so hinten dann zumachen. Mhm. Das geht aber auch nicht während dem Fahren so richtig gut. Mhm. Und dann musst du halt schauen, wie du dann reinkommst. Dann musst du dich wieder hinstellen oder hinsetzen, je nachdem, wie die Hanglage gerade ist. Ich kriege auf Instagram Werbung für so Snowboard-Bindungen. Ja, ich auch. Du auch. Die wissen wahrscheinlich nicht, dass ich mit Wintersport nichts zu tun habe. Aber da sieht es genauso aus, wie du gerade bei den Skiern gemeint hast, dass du da nichts mehr mit der Hand machen musst, sondern einfach nur reinsteigst und dann verriegeln die sich. Ja, genau. Aber verstanden habe ich es nicht, weil ich keine Ahnung davon habe. Ich habe es absolut verstanden und ich sehe da eine Schwierigkeit dabei und zwar ist das, im Laufe des Tages tun deine Bindungen sich voll machen mit Eis und Schnee. Okay. Und das ist so ein Riesenproblem, auch bei den Skiern, wenn du da mit deinen Skischuhen oder Snowboard-Boots durch den Schnee läufst, ist da richtig viel Schnee dran. Und wenn das in deine Bindungen kommt, hebt es nicht mehr richtig. Okay. Bei der Ski kann es sein, dass deine Ski einfach abfallen, weil die haben ja ein Öffnungssystem drin, wenn es dich hinfetzt, schießt den Skier weg, dass dich nicht verspult und du nicht alle deine Knie zerfetzt. Okay. Bei Snowboard ist es nicht so, du kannst da nicht rausfallen, auf gar keinen Fall. aber du kannst halt nicht richtig reinsteigen, wenn da halt zu viel Schnee drin ist. Okay. So hat alle Bindungssysteme haben ihre Vor- und Nachteile. Ja, das zeigen die natürlich nicht in dem Video, dass das passiert. Da ist alles ganz clean deswegen, und sieht cool und lässig aus. Deswegen halte ich da erstmal von Abstand von den neuen Bindungen. Ich habe aber auch noch gute. Okay. Ja, ich habe schon die obere Klasse. Es gibt ja auch die Ritschratsch-Bindungen. Heißen die offiziell so. Im Snowboarder-Game würde ich schon sagen, ja. Weil das sind Bindungen, da musst du dich jedes Mal hinsetzen eigentlich. Okay. Und zwar gibt es dann zwei Bänder, die wie so ein, wie heißt denn das jetzt, so ein Spannzug vom, wie beim LKW oder beim, wo man das sich selber so einfädelt und dann kann man so ritsch, ritsch, ritsch, ritsch, ritsch und dann spannt es sich fest. Wie bei einer Rätsche. Rätsche, ja, genau. Ritsch-Ratsch-Rätsche. Ja, das heißt auch ein bisschen spezifischer, ist egal, jeder weiß, was gemeint ist. Und genauso funktioniert es aber im Snowboard. Da gibt es zwei Bänder, die dann über deinen Fuß drüber gehen und die kannst dann fest ratschen. Und die musst bei jedem Mal, wenn du unten dann bist am Lift, musst halt eine Seite wieder aufmachen, dass du dann dich wieder fortbewegen kannst. Okay. Ja. Genau, und jetzt zum eigentlichen Thema. Zum Waxing. Ich habe mein Snowboard gewachst und eigentlich wollte ich es wegbringen zum Service, zum Indersport, aber die haben das leider nicht schnell genug geschafft, weil ich dieses Wochenende gern Snowboarden gehen will. Und die haben es halt geschafft, also habe ich meinen Kumpel Benny angeschrieben, Shoutout, der das Equipment dafür hat und das Know-how. Und dann haben wir erstmal meine Kanten geschliffen, da gibt es so ein Tool für. Also so ein Snowboard oder Ski haben an den Seiten haben die Edelstahlkanten, dass du, die greifen in den Schnee rein, dass du die Kurven fahren kannst. Ja. Und die ziehst du mit so einer Art Pfeile, ziehst du die ab. Da ist auch ist ein voreingestelltes Blatt drin, das genau im Winkel ist. weil die Kante braucht einen speziellen Winkel, dass das Ganze so funktioniert, wie es funktionieren muss. Wie bei einem Messer, oder? Ja, genau, wie bei einem Messer. Hat auch einen festen Winkel. Ja. Okay. Und dann ziehst du die erstmal ab. Da ist so ein, meistens so ein bisschen Flugrost drauf von, wenn du es zu schnell, zu nass in die Tasche packst und vom Salz, manchmal ist ein bisschen Salz auf dem Schnee. Und dann rostet natürlich auch Edelstahl, ja. Das ist gängig. Musst das ein bisschen wegmachen, die kann das schärfen und dann das alte Wachs runter mit Aceton-ähnlichen Zeugs. Oh nein, das klingt nicht so spaßig. Ja, das geht aber eigentlich ganz gut. Das sprühe ich einfach drauf, dann ziehe ich es ab, dann ist es eigentlich schon weg, okay. Weil da ist auch nur ein Film drauf. Und dann tust, das ist irgendwie ganz komisch, wer sich das ausgedacht hat. Du tust dieses Festwachs wie von einer Kerze, tust auf ein Bügeleisen. Auf irgendein Kackbügeleisen, das du nämlich brauchst, auch keins mit irgendwelchen Rillen drin. Mit sondern so Löchern muss, drin. Das darf keine Löcher drin haben, das muss flach sein. Also Benni hat da so ein uralt Bügeleisen, shit. Dann tropfst du es da so drauf oder beziehungsweise hältst es an dein Bügeleisen, lässt überall so ein bisschen was drauf tropfen auf dein Board. Und es gibt natürlich auch verschiedene Wächse für verschiedene Temperaturen. Ja. Weil Schnee gleitet mit verschiedenen Temperaturen unterschiedlich gut und dann kann dein Wachs dir behilflich sein. Okay. Und dann tropfst du es da drauf, dann gehst du mit deinem Bügeleisen, bügelst dein Snowboard, schaust, dass überall ein bisschen Wachs ist und dann musst du es wieder runterschaben, dass das überschüssige Wachs weg ist und dann schaust, dass das halt alles eine Fläche ist, sonst rutscht es natürlich auch nicht, wenn du dann nur noch auf einem Punkt das ganze Wachs hast, dann ist dein Snowboard ja nicht mehr eine Fläche. Ja. Und dann schaust, dass du noch so einen Schliff drauf machst mit so einer festeren Bürste. Das habe ich nicht ganz verstanden, wozu. Der Benni konnte es mir auch nicht erklären. Aber das macht man halt so. Das macht man halt so, ja. Und dann fertig ist das Ding. Und jetzt mal schauen, ob das wieder anständig läuft. Weil beim letzten Mal war es echt ein Graus. Okay, da hast du es gar nicht präpariert vorher, dein Board. Nee, da war es noch von der Vorsaison, aber das... Das geht nicht. Das verfliegt ein bisschen und es war auch nicht so... Ja... Bin schon ein paar Kilometer mit dem Board gefahren, seitdem das letzte Mal präpariert worden ist. Ja. Wo du es gerade erzählt hast, dass man für unterschiedliche Schneesituationen unterschiedliches Wachs verwendet, habe ich mich daran erinnert, dass ich früher ein Game für einen PC hatte, das hieß RTL Skispringen. Und da war das auch auf jeden Fall ein Thema, dass man das Wachs passend wählen musste. Und wenn man keine Ahnung von sowas hat, hat man halt da irgendwas angeklickt, aber... Ja. Wahrscheinlich wäre das wirklich relevant gewesen in dem Spiel. Ist auf jeden Fall ein Thema, genau. Da geht es eigentlich nur um Gleitfähigkeit, Geschwindigkeit, sowas. Okay. Ja. Ist auf jeden Fall eine Wissenschaft für sich und ich denke mir, ich werde mir das auch irgendwann mal zulegen, weil ich das perfektionieren will. Ja, so schätze ich dich auch ein. Weil ich will dem Benni nicht zu nahe treten, aber das sah handwerklich ein bisschen schwierig aus. Ja, aber, wie lange habt ihr da rumgewurstelt, bis ihr das hattet? Bis dass das Wachs drauf geträufelt ist, das ist der erste Schritt, dann musst du warten, bis das einzieht. Das war ungefähr so eine halbe Stunde. Mhm. Haben ein Bier getrunken, haben das Wachs ein bisschen einziehen lassen und dann war es nochmal eine Viertelstunde. Das Wachs einziehen lassen? Abkühlen, dann dass das in die ganzen Ritzen reingeht, die du reingefahren hast. Okay. Du fährst ja zwangsläufig über Steine, kleinere, und machst dir Macken rein, dass das alles da... Wenn man die krassen Routen runter... Brettert. Kann passieren, ja. Okay. Oder im Tiefschnee fährt die nicht präparierten Pisten. Da kann es einmal sein, dass du über den Stein fährst. Okay. Merkst du auch gleich. Das hört man dann wahrscheinlich. Macht Schlag, ja. Okay. Merkst und spürst. Ja, sehr gut. Ja, das war mein letztes, erstes Mal, was ich gemacht habe, ja. Ja, wenn wir gerade bei ersten Malen sind. Ja. Ich habe so eine Geschichte, die ist mir eingefallen. Ich hatte, glaube ich, vor ein paar Folgen auch irgendwas, so eine Geschichte, wo mir so auf plötzlich beim Fahrradfahren, ins Geschäft fahren, morgens kommen mir manchmal irgendwelche Stories, die schon uralt sind. Und das war auch so eine Situation, wo ich irgendwas zum ersten Mal machen musste. Und zwar ging es da drum, ums Gitarre spielen vor Leuten. Und da wurde ich ein bisschen in eine Situation reingedrängt. Und zwar war das eine Vertretungsstunde. Und der Lehrer, der uns vertreten hat, war mit seinem zweiten Fach Musiklehrer. Also sind wir in irgendeinen Musikraum gegangen und hat er gesagt, ich kopiere euch jetzt ein Lied, wir singen jetzt ein Lied. Und dann hat er gefragt, kann jemand ein Instrument spielen? Und ich habe mich nicht freiwillig gemeldet, aber liebenswerterweise haben dann die Klassenkameraden gesagt, ja, ja, der Patrick spielt Gitarre. Ja, klar. Und ich war alles andere als bereit, da Gitarre zu spielen, weil ich habe noch angefangen, also es war noch... ziemlich am Anfang von meinen Gitarren Künsten und da fängt man halt an mit irgendwelchen einzelnen Saiten und Noten und so. Da ist man weit weg von Akkorden. Ich habe die ab und zu so für mich selber, weil ich das halt cooler fand, wie einzelne Melodien zu spielen, ein paar Akkorde. Das ist halt das, wo man als Gitarrist schon drauf hinarbeitet, gerade wenn man vorhat, irgendwie mal am Zelt, am Feuer im Zeltlager irgendein Lied zu spielen und zu singen. Hat man das ein bisschen gemacht, aber das war nicht wirklich flüssig, was ich da konnte. Aber da, ich habe mich nicht gewehrt dazu. Es war zum Glück ein Lied mit nur vier Akkorden, klassischer Four-Chord-Song. Ja. Es war Love is All Around von wem ist das? Weiß ich gar nicht. Aber das Lied war eigentlich interessant, weil es wird immer eine Akkordfolge gesungen und die zweite Akkordfolge kommt dann nochmal hinten dran, ohne dass was gesungen wird. Das heißt, ich musste jetzt nicht wirklich drauf achten, wann welcher Akkord kommt. Ich musste nur gucken, wie wechsle ich zwischen den Akkorden. Und dann musste ich mir das halt so schnell wie möglich, diesen Akkordwechsel beibringen, damit man das irgendwie spielen konnte. Und wie steil da die Lernkurve war, war unglaublich, weil irgendwie hat es dann einfach funktioniert und ich konnte die Akkordfolge, also habe natürlich nicht mehr genaue Erinnerungen, aber für mich hat sich das dann ganz gut angehört. Und war auf jeden Fall eine ganz komische Situation, weil man da so reingestoßen wurde und wusste, eigentlich kann man es nicht, aber am Ende war ich dann doch zufriedener damit, dass ich es hinbekommen habe. Ja, das war die Geschichte auch schon. Ja, geil. Als ich das erste Mal Klavier oder Keyboard vor Leuten gespielt habe, war es entweder in der Schule, da war es mir aber egal, oder es war, mein Musiklehrer hat immer seine Schüler auftreten lassen bei der Almersbacher Kunstfreunde in der Ausstellung im Rathaus. Okay. Ja, und da hab ich gespielt und von meinem Klavierlehrer der Sohn, den kannte ich auch so flüchtig und wir haben dann zu zweit an einem Klavier oder einem Keyboard gespielt, was richtig geil war. Ja. Wir haben ein Lied gespielt, das mit der linken Hand immer die gleichen vier, ja, ich nenne es mal Akkorde, spielt in einer speziellen Art und Weise. Du spielst nicht immer genau auf alle gleichzeitig, sondern du machst ein bisschen so einen Wechsel. Ja. Und da gibt es vier Stück davon und du wechselst quasi immer hin und her und du kannst das in verschiedenen Oktaven spielen. Mhm. Wir haben mit der linken Hand haben wir beide das gleiche gespielt und einer von uns hat immer die Melodie dazu gespielt, der wo rechts saß. Und dann haben wir einen, während dem Lied gibt es quasi eine Art Bridge, wo wir dann gewechselt haben. Okay. Heißt, wir haben die Saiten gewechselt und das durfte aber sehr, musste ja flüssig sein. Ja. Und das war die Kunst, aber wir haben das richtig gut geschafft. Es hat beim Proben mehr oder weniger gut geklappt, aber an dem Tag hat's in meiner Erinnerung, wie du sagst, hat's ganz gut funktioniert. Und dann hat er dann die Melodie dazu gespielt. Und es war schon eine Herausforderung, aber wahrscheinlich war es gut so, dass man mehr mit sich selber beschäftigt ist, als mit der ganzen Situation. Ja. Yeah. Dass du nicht dran denkst, nicht, dass du einfach unterfordert bist mit dem Lied, was yeah. du spielst, sondern einfach an dem, was du tust, gerade die Herausforderung suchst. Ja, yeah. Und dann auch geil, wenn man irgendwie das einfach schafft, das so souverän mit zu oder dann vorzutragen, dann klappt es wahrscheinlich eher, wie wenn man immer denkt, oh, scheiße, jetzt kommt gleich der Wechsel. Wenn der nicht klappt, dann ist alles für den Arsch und so. Sondern dann einfach drauf vertrauen, dass es irgendwie klappt und je souveräner man das macht, desto eher klappt es. Ja. Das ist meine Meinung. Ich glaube, bei allen Sachen, nicht nur bei Musik. Wenn man, ich schätze auch, ich weiß nicht, ich mache sowas nicht, aber wenn man irgendwelche Extremsportarten macht, so wie das ganze Red Bull-Zeugs, wo sie mit Fahrrädern irgendwelche Canyons runterfahren, würdest du da bei jedem Sprung überlegen müssen, oh, klappt das jetzt und ich habe Angst davor, dann funktioniert es wahrscheinlich gar niemals. Nicht. Ja. Einfach machen. Einfach machen. Einfach Mut zur Lücke beweisen und durchziehen. Sehr gut. Das waren die ersten Male. Krass. Gut, dann habe ich eine kleine Geschichte, und zwar aus dem Erwachsenen-Content. Ubi wird erwachsen. Hey, er wird erwachsen. Ubi wird erwachsen. Patrick auch. Gut, und zwar bin ich immer fleißig am Einkaufen für meinen Hobbyraum. Dass ja. der so geil wird wie nur möglich. Ist der noch nicht fertig, willst du etwas sagen? Ja, so ganz zufrieden bin ich noch nicht. Okay. Muss man auch noch ein bisschen Hand anlegen, ist ja. klar. Kabel verstecken und so ein Bums. Vor allem für meine neueste Errungenschaft. Und zwar hatte ich es letztens mit einem Arbeitskollege, wir haben so ein bisschen geschwätzt über Gott und die Welt und was wir so machen. Und dann haben wir eine halbe Stunde geschwätzt und über komplett andere Themen. Und auf einmal sagt er so, hey, kennst du eigentlich jemand, der für einen Hobbyraum eine Soundanlage braucht? Da habe ich gesagt, ja, zufälligerweise kenne ich da jemand, weil ich eher auf der Suche war. Und mein Kollege, der geht jetzt für 3 Jahre nach Nepal. Und dann habe ich mir gedacht, ja, okay, dann tue ich ihm den Gefallen und mir den Gefallen. Ich kaufe ihm seine Anlage ab. Dann hat er einen schnellen Käufer, weil er hat auch schon keinen gefunden auf eBay. Ja. Obwohl es eigentlich ein geiles Ding ist von Teufel. Ja. Mit 2 großen Boxen, Stereo-Boxen und einem Subwoofer. Also hat Bums. Hat Bums auf jeden Fall. Und dann haben wir das eingeladen, beziehungsweise von seinem Auto in mein Auto eingeladen. Das ging auch gerade so rein. Echt? Weil die super hoch sind, diese Boxen. Okay. Und das Subwoofer ist auch ein mächtiges Ding. Und dann habe ich das angeschlossen. War ganz komisch. War das erste Mal, dass ich so eine Anlage anschließe. Da diese Klemmen, also du schließt die eine Box schließt du an, ganz normal, über Kaltgerätestecker an die Steckdose. Und dann brückst du den anderen Lautsprecher, dass der Stromversorgung hat, mit einem ganz normalen Kabel. Mhm. Und dann schraubst du diese Klemme so raus. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, wenn man das dann wieder reinschraubt, da oben gab es eine Bohrung drin und dann zieht es sich so zusammen, der Durchmesser. Ja, habe ich probiert, ging nicht. Dann habe ich in der Anleitung geschaut, ja, stecken Sie seitlich in die Bohrung rein. Dann habe ich geschaut, in dem Pin gab es seitlich so eine Bohrung drin, dass man das dann so hässlich klemmt. Das fand ich richtig komisch. Ich kenne das auch von früher. Ich kenne diese ganz billig Dinger, wo nur so eine Feder war und man drückt es weg und dann ist so ein Löchle, da steckt man das Kabel rein und wenn man dann die Feder loslässt, dann ist es geklemmt, aber halt nur so stark, wie die Feder ist. Und dann kenne ich noch das, wo auch was geschraubt wird, aber da hat man das immer einfach dahinter geklemmt und man schraubt dann wie eine Schraube da drauf und es klemmt dann. Ja, so ist es im Prinzip auch. Nur ist das halt in der Bohrung und du klemmst dann quasi das Kabel, was ich bin kein Elektriker, aber ich finde das nicht schön. Aber ich check auch nicht, wieso sich sowas durchgesetzt hat oder wieso das besser sein sollte als irgendein Stecker, den man einsteckt. Kein Plan. Ich verstehe das nicht. Ist egal, es funktioniert einwandfrei und es macht echt Spaß, darüber Musik zu hören, Fernseher zu schauen oder sonst irgendwas. Also hast du auch für dich eingeweiht, aber das Teil. Ich bin noch ein bisschen am Rumprobieren. Ich hatte noch nie einen Subwoofer, wie man den am dümmsten auf den Raum einstellt, weil der hat 3 Regler für verschiedene Art und Weise, Bass wiederzugeben. Und dann, 3? Ja, es gibt einmal, waren es 3? Vielleicht waren es nur laut 2. Und leise. Vielleicht gibt es auch 2, ich weiß nicht. Muss ich nochmal ein bisschen studieren, aber das macht Spaß, da ein bisschen rumzuregeln. Okay. Ja, das ist eine neueste Errungenschaft. Ja, ist geil. Ich freue mich drauf, wenn ich es dann auch mal erleben darf, das neue, dann der Soundgenuss vom Bubi Dome. Ja, und jetzt, was fehlt jetzt noch? Ja, ich muss das ganze Kabel ein bisschen verstecken. Okay. Das muss ich noch machen und Maren hat vorgeschlagen, den Flipper woanders hinzustellen, was auch eigentlich ganz, ganz sinnvoll ist. Aber ich bin mir da noch nicht so sicher. Mal gucken. Okay. Aber eigentlich brauche ich jetzt theoretisch nichts mehr. Muss nur alles ein bisschen hübscher machen. Okay. Auch ein bisschen Wanddekoration und sowas. Ich habe jetzt, wurde bei uns im Fußballverein der Trikotraum ausgemistet mit Trikots, die man nicht mehr braucht. Unter anderem unsere alten Trikots von der Jugend, von der A-Jugend. Mhm. Da habe ich eins bekommen und das will ich auf jeden Fall in so einen Bilderrahmen einrahmen. Ja. Genauso wie ganz viele andere Trikots, die ich noch in meinem Wandschrank habe, die ich eigentlich nicht mehr anziehe, weil die mir zu klein sind. Ja. Aber die trotzdem noch irgendwie emotionalen Wert haben. Okay, deswegen kaufe ich mir da ein paar Trikoträhmen. Hä, ist das nicht einfach ein ganz normaler Bilderrahmen? Ja. Trikot, ja. Es gibt einen normalen Bilderrahmen und genau den gleichen, aber als Trikot-Edition kostet dann das Doppelte. Ja, bestimmt gibt es sowas, ja. Ja, gut. Und ja, so ein bisschen dekorativ muss ich noch rangehen, aber kein Bock. Okay. Ein bisschen Licht. Irgendwo brauche ich Licht noch. Ja, ich kann dir da gern helfen. Ich mit meinem Elektrikerwissen kann vielleicht dir da zur Seite stehen und beratschlagen, wobei ich sowas jetzt auch noch nicht so viel gemacht habe. Ich hätte noch ein kleines Bubble-Update, bevor die Folge dann auch schon wieder rum ist. Ja, dann machen wir das doch einfach. Bubble-Update. Ich sehe gerade hier, das muss ich kurz wegmachen. Mein Bubble-Update ist ein Spiel, das neu rausgekommen ist. das wurde direkt in den Game Pass, den Xbox Game Pass reingepackt. Deswegen habe ich gedacht, check ich das mal ab, was das kann so. Hab von ein paar YouTubern mitbekommen, dass die das vorhatten. Es kam kurz vor Weihnachten raus und ich folge in einem Kanal, da werden die Redakteure gefragt, was sie über Weihnachten zocken. Und meistens sind es halt Spiele, die sie entweder schon lange rumliegen haben oder die gerade neu rausgekommen sind, so wie Path of Exile, wo dann viele viel Zeit drin versenkt haben. Aber bei mir war das Indiana Jones. Ah ja. And the Great Circle. Ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt. Der tolle Kreis. Nee, der große eigentlich. Ah, the Great Circle. Der tolle Kreis. Hab das so ein bisschen reingezockt und dann kam mir die erste Spielsequenz sehr, sehr bekannt vor. Bis ich dann festgestellt habe, ja, das ist 1:1 einfach die erste Szene vom ersten Indiana Jones und jetzt muss ich überlegen, der Tempel des Todes? Nee, das ist der zweite Teil. Ich weiß es nicht. Und der Jäger des verlorenen Schatzes. Okay. So heißt der erste Teil. 1:1, was richtig cool ist, weil die ganzen Charaktere da drin, die vorkommen, auch 1:1 die Schauspieler sind. Und ich muss sagen, das bockt richtig, das Game. Weil es sehr, sehr viel Rätseln ist. Das gefällt mir gut. Ich mag Rätselspiele. Also für alle, die irgendwie The Witness oder sowas gezockt haben, ist es auf jeden Fall eine coole Sache. Dann muss man ein bisschen sich prügeln bzw. schießen. Ich habe festgestellt, wenn man nicht auf die Gegner schießt, schießen sie nicht zurück, was ein Vorteil ist, weil die schießen besser als man selber und man hat nicht besonders viel Leben. Deswegen nimmt man immer hauptsächlich irgendwelche, also entweder schleicht man sich an oder man nimmt irgendwelche Sachen, die rumliegen und da liegt sehr viel Zeug rum und haut es halt den anderen dann über den Kopf drüber und hofft, dass die nicht mehr aufstehen. So spiele ich das Spiel. Keine Ahnung, ob das richtig ist. Und dann habe ich gedacht, ja, wenn ich mich da schon an den Film erinnere, checke ich den mal ab und habe dann angefangen, die ganzen Filme nach und nach zu gucken. Und der erste Film ist einfach von 1981, als ein uralter Film. Da habe ich schon gedacht, ah, vielleicht ist er schlecht gealtert. Aber ich muss sagen, den kann man sich gut gönnen. Von dem her jetzt eine Empfehlung an der Stelle. Ist ein bisschen scheiße, an den Rand zu kommen. Ich habe den über dieses Wow geguckt. Mhm. Zur Not, Leute, googelt einfach irgendwo im Internet, ist er schon oder wartet, bis er irgendwo kommt. Aber ist sehr unterhaltsam, der Film. Ist manchmal an manchen Stellen ein bisschen brutal, aber wie man halt früher irgendwelche Stunts gemacht hat oder was ich besonders unterhaltsam fand, wenn sie sich schlagen, sind diese Schlaggeräusche immer sehr übertrieben gemacht. Manchmal gibt es nur so eine kleine Ohrfeige, aber es gibt halt ein fettes Schlaggeräusch. Das war doch damals immer so ein Ding, dass die Schlaggeräusche so ultra laut sind, ne? Und so gar nicht so klingen, wie sie eigentlich klingen. Da hat gar nichts gepasst. Ja. Und wenn Leute irgendwo runterfallen, dann schreien sie ganz hoch. Und das hat sich so ein bisschen angehört, wie wenn das ein Schrei ist, der irgendwo aufgezeichnet wurde und der dann mehrmals verwendet wurde in den ganzen Filmen und wahrscheinlich auch noch in ein paar anderen Filmen. So ein Schreier von jemand, der irgendwo erschreckt und irgendwo runterfällt und halt weiß, dass er es vielleicht nicht überlebt. So ein Schrei. Aber auch viel zu hoch und viel zu grell da dafür, okay, dass es irgendein ein Mann ist, der da gerade um sein Leben bangt. Ah, geil. Deswegen, ja, ich bin ein bisschen versunken da. Ich bin noch nicht durch mit dem Spiel. Ich bin relativ weit. Hab's mir mal ein bisschen eingeteilt und hatte auch durch die ganze Baumaktion gar nicht so viel Zeit da voranzukommen. Aber wie bei einer guten Serie kann man sich auch ein Spiel gut einteilen, damit es nicht gleich wieder rum ist, weil es hat tatsächlich nicht so eine super lange Spielzeit. Falls ihr auch den Game Pass habt oder Bock auf ein Rätselgame, dann holt euch das, ich kann es empfehlen. Nice. Mach ich nett. Mach nett. Okay, schade, sonst könnte man darüber reden. Sorry. Bist du kein Rätsler oder was? Doch, ich bin ein Rätsler, aber Indiana Jones catcht mich gar nicht, genauso wie Herr der Ringe. Ah, das stimmt, da war ja das was. Das gleiche Genre. Ja, so. Stimmt, das ist genau das gleiche. Der gleiche Film auch, ja. Ja, vielleicht sollten wir den mal zusammen schauen. Ja, Sabrina will ja auch noch Herr der Ringe schauen, gell? Genau. Ja, gut. Ja. Ich habe noch kleines Feedback, habe ich am Anfang vergessen gehabt. Ich habe von ein paar Leuten gehört, dass unsere Musikkategorie Songs, Songs, Songs von der letzten Folge hat vielen gefallen. Ich habe auch schon ein paar von den Liedern rumgeschickt, weil die Leute die haben wollten. Falls ihr Ideen habt für einen Mashup-Song, für Songs, Songs, Songs, dann schreibt mir gerne quasi ein Liedstück musikal und ein Textstück von einem anderen Lied und ich versuche die zusammen zu packen. Ich habe noch ein paar Credits übrig in der KI und vielleicht kann ich dann was Cooles kreieren daraus. Ja, geil. Da würde ich mich freuen, ja. Vielleicht gibt es dann nochmal ein Quiz. Geil. Quiz. Also ihr könnt dazu beitragen, ein geiles Quiz zu kreieren. Ja, ich will noch eine Prediction machen, wenn wir gerade bei Musik sind. Ja. Ich meine, habe ich noch was? Ja, ich habe noch was. Hey Bubi, hast du noch was? Ja, ich habe hier noch was. Perfekt. Und zwar würde ich gern vorausschauen in die Zukunft und sagen, dass ich eine neue Musikerin gefunden habe, die meiner Meinung nach die neue Nina Chuba wird. Und zwar heißt die gute Dame Jolle, so wie man es spricht. Jolle? Nee, Jolle. Jolle. Jolle. J-O-L-L-E. Und hör da mal rein, das ist hip-hoppig mit fetten Beats, die leider nicht so geil aufgenommen sind, aber egal. Es drückt und die Texte sind gut und die float und ich sag, das wird's. Vielleicht kommt es ja dann noch, wenn sie ein bisschen Bekanntheit hat, kann sie sich einen krasseren Producer suchen und dann hat sie auch krankere Beats, die mehr knallen. Und bevor ich dann wieder sagen muss, ich habe die schon voll früh gehört, hier hör das als erstes. Ist aufgenommen, schwarz auf weiß. Ja, genau, das wollte ich jetzt mal noch schön sagen. Sehr gut. Ich packe euch da was in die Story rein, einen kleinen Taste. Gefällt euch ja auch. Hat die ein neues Album, sonst könnte man das ja auch einfach anhören. Nee, das ist kein Album. Single-Ding. Das sind alles noch Singles. Okay. Vielleicht kommt da noch was. Okay. Vielleicht kommt da dann das Album irgendwann und dann kann man das ja mal anhören. Ja, das können wir auf jeden Fall machen. Alles gut. Klar. Dann würde ich sagen, machen wir das Sack mal wieder zu. Wir wünschen euch eine gute Zeit. Seid gespannt auf die nächste Folge. Bis dahin. Ciao. Haut rein. Tschüss.